لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، بارك الله فيك. نحن بعد من ندرك الحديث über أركان الإسلام، die fünf Säulen des Islams. Der Rajab sagt, die Begehung, manche davon versteht man, also, dass manches Entschuldige, man versteht, dass die Begehung mancher Verbote, durch die der Iman sinkt, wenn du manche Verbote begehst, die durch die der Iman sinkt, dadurch ist es dann ein Hindernis für die Annahme von manchen Taat, von manchen guten Taten. Okay, das heißt, die Begehung mancher Sünden ist ein Hindernis für die Annahme mancher guten Taten. Okay, das steht jetzt nicht hier und das Gegenteil ist auch richtig. Die Begehung mancher guten Taten lässt manches an Sünden oder viele Sünden oder sogar alle Sünden verschwinden. Okay, so wie was? Das ist eine allgemeine Regel im Koran. Die guten Taten lassen die Sünden verschwinden. Zum Beispiel die Zeit, in der wir jetzt sind, nach Salat al-Fajr bis al-Shuruq. Wenn man da Wecker macht bis Sonnenaufgang und so weiter und so fort. Und darüber wisst ihr alle Bescheid. Zum Beispiel Shahada fi sabilillah azza wa jal. Ja, wenn jemand Shahid, wird ihm alles vergeben. Okay? Möge Allah Azza wa Jalla uns die Shahada fi sabilillah Azza wa Jalla geben. Und auch manches von Arkan al-Islam fällt unter dieser Bedeutung. Manches von den Säulen des Islams wird nicht angenommen durch manche Sünden. Wie zum Beispiel was, wer weiß es? Wie zum Beispiel genau das. Das steht genau jetzt hier. So wie Nabi sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, man sharib al-khamra lam yaqbalillahu lahu salata 40 yawma. Wer Alkohol trinkt, Allah Azza wa Jal nimmt das Gebet von ihm nicht 40 Tage nicht an. Okay, das bedeutet aber nicht, dass er nicht betet. Er muss beten, aber es wird ihm nicht angenommen. Verstanden? Und wenn er dann nicht betet, dann wird er zu Kafir nach der Meinung der Allgemeinheit der Gelehrten. Okay? Und Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, man ata arrafan fasaddaqahu bima yaqul, lam tuqbal lahu salatu 40 yawma. Wer zu einem, nicht Arraf, was ist ein Arraf? Wahrsage, genau, Barakallahu fik, kommt und er glaubt ihm, was er sagt, 40 Tage wird sein Gebet nicht angenommen. Okay, sagt er auch, ayyuma abdin abiqa min mawalihi lam tuqbal lahu salah. Das heißt, jeder Sklave oder jeder Diener, Ja, von seinen Besitzern oder seinen Leute, die über ihm das Sagen haben, wegrennt, wird von ihm kein Gebet angenommen. Okay? Und dann sagt Ibn Rajab, wa hadith Ibn Umar yustadallu bihi ala anna al-ism idha shamila al-ashya'a mutaaddida lam yazal zawalu al-ism bi zawali ba'dihha. Das heißt, er sagt, der Hadith von Ibn Umar, damit wird argumentiert, dass wenn ein Name, wenn ein Begriff, ja, mehrere Sachen beinhaltet, mehrere unterschiedlichen Sachen, dann verschwindet immer wieder was von dem Namen, von dem Begriff, mit dem Verschwinden von diesen unterschiedlichen oder von manches dieser unterschiedlichen Sachen. Verstanden? Das heißt, der Name des Islams beinhaltet mehrere Sachen. Okay? Und immer wenn diese mehrere Sachen davon was verschwindet, sinkt etwas von der Begrifflichkeit des Islams bei den Menschen. Verstanden? Nein, ich will kein Java, was ist das? Somit wird die Aussage von manches ungültig, die gesagt haben, dass der Iman, die gesagt haben, wer würde die Christen unter Iman fallen, dann würde das erfordern, dass der Iman verschwindet mit das Verschwinden einer Tat. Begrifflichkeit fällt. Ja, manche Mundia sagen was, und manche Leute, die das widersprechen, sagen, würden die Taten unter die Begrifflichkeit des Imans fallen, dann würde der Iman ja verschwinden, wenn manches dieser Taten, die unter die Begrifflichkeit des Imans fallen, wenn die verschwindet, diese Tat, dann verschwindet ja auch der Iman. Und nein, es verschwindet etwas von dem Namen des Imans und nicht der ganze Iman. Und wir haben das schon einmal gemacht. Mit was? Mit dem Iman al-Asul Iman, al-Iman al-Wajib, al-Iman al-Mustahab, barakallahu fik. Okay? Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam machte diese fünf Stützen des Islams und seine Säulen. Und er erklärte damit den Islam, mit diesen fünf Sachen, in den Hadith von Jibril, den wir vorhin gehabt haben. Und den Hadith von Talha ibn Ubaidillah, in dem erwähnt wird, dass ein Arabi, ein Wüstenaraber, Propheten sallallahu alaihi wasallam über den Islam gefragt hat, dann hat er ihm den Islam mit dieser fünf erklärt. Okay? Und trotzdem, die Widersprecher im Iman, in Begrifflichkeit des Imans, sagen, wenn etwas von dem Islam, wenn eine Eigenschaft von dem Islam verschwindet, oder vier, außer die Schahadatin, die zwei Bezeugnisse, dann tritt man nicht aus dem Islam heraus. Ibn Rajab sagt, wie geht das, Jan? Ja, obwohl Jan, der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese fünf Sachen zu den Stützen des Bau des Imans und seine Säulen gemacht hat, gibt es noch immer Leute, die sagen, was? Man wird nicht Kafir, auch wenn man vier dieser Stützen verliert. Er sagt, wie geht das, subhanallah? Und einige von ihnen überlieferten, dass Jibril zum Prophet sallallahu alaihi wasallam über die Schara'i' al-Islam gefragt hat, nicht über den Islam. Okay? Er sagt wortlaut, ist nicht bestätigt, überliefert von die Imam Hadith. Von ihnen ist Abu Zar al-Razi und Muslim al-Hajjaj. Wer ist Muslim al-Hajjaj? Imam Muslim. Ich bin so. Muslim. Was ist denn so? Nein, nein. Ich hab das Woher kommt denn Imam Muslim? Was ist das? Al-Hajjaj ist ein Araber. Immer Muslim kommt von ganz weit weg. Naysabur, dort in der Nähe. Ganz weit weg, das ist fast bei Russland. Imam Bukhari kommt von Russland, Bukhara. Bukhara ist im Irak. Bukhara ist in Russland fast. Okay. Und andere. Und die Ulama haben ein Beispiel für den Iman, als Beispiel gegeben, das Baum, mit einem Baum, das Wurzeln hat und das Abzweigungen und so weiter und Äste hat, ja. So ist der Name des Baumes beinhaltet, so beinhaltet der Name des Baumes all dies. Okay, das ist der Iman. Okay, und wenn etwas von ihren Ästen und Abzweigungen verschwindet, verloren geht, verschwindet nicht, was? Der Baum, und es bleibt noch immer Begriff und Name Baum. Okay? Vielmehr sagt man, es ist ein Chatterer Nachrisser, yani eine Chatterer in ein Baum, in dem was fehlt. Hm? Oder es gibt andere Bäume, die sind vollständiger als diesen Baum. Verstanden? Verstanden? Und Allah Azza wa Jal hat im Koran ein Beispiel für den Imam mit, genau damit gegeben. Indem er gesagt hat, in Surat Ibrahim, ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. الله عز وجل hat ein Beispiel gegeben für ein schönes Wort oder für ein gutes Wort mit ein gutes Baum. Okay? Ihre Wurzeln sind fest im Boden und ihre Zweige, Abzweigungen und Äste sind hoch in den Himmel. Okay? Sie flüchtet immer wieder mit dem Erlaubnis ihres Herrn. Und hier, Allah sagt, Allah gibt ein Beispiel für ein gutes Wort, für ein reines Wort. Er sagt, was mit das Wort hier gemeint ist, Ibn Rajab sagt, und was mit das Wort hier gemeint ist, ist das Wort des Tauhids. Und mit ihren Grund, und der Grundsatz des Tauhid, das fest in den Herzen ist. Und ihre Früchte sind die guten Taten, die von dem Tauhid herauskommen. Ja, die Früchte des Tauhids da sind. Verstanden? Versteht man? Barakallahu fikum. Okay. Und Nabiullah sallallahu alaihi wasallam gab auch ein Beispiel für den ein ähnliches Beispiel für den Mu'min und Muslim mit der Palme. Okay? Selbst wenn etwas von den Abzweigungen und so weiter verschwindet. Okay? Das ist, subhanallah, das mit der Palme ist ein sehr schönes Beispiel. Das sei wie eine Palme. Die Menschen bewerfen sie mit Steine und sie gibt ihnen darauf was? Früchte. Früchte. Subhanallah. Okay. Und trotzdem, wenn etwas von dieser Palme fällt oder verschwindet, bleibt es noch immer eine Palme, verschwindet nicht der Name davon vollständig. Auch wenn etwas von ihr fehlt oder von ihren Pflichten. Und der Dschihad wurde nicht in den Hadith von Ibn, das ist die Aussage von Ibn Rajab, sagt, und der Dschihad wurde in den Hadith, in diesem Hadith von Ibn Umar nicht erwähnt, obwohl der Dschihad die beste Tat ist oder die beste der Taten ist. Und in einer Überlieferung ist das Ibn Umar, so Ibn Umar gesagt wurde, was ist mit dem Dschihad? Er sagt, Al-Dschihadu Hasan, Dschihad ist gut. Jedoch hat der Prophet das sallallahu alaihi wasallam so erzählt. Yani er hat den Hadith so erzählt, Bunya al-Islam ala khams, Islam ist, die Säulen des Islams sind fünf. Dann wurde er gefragt, was ist mit dem Dschihad? Er gehört ja nicht zu den fünf Säulen. Er sagte, Dschihad ist schön, Dschihad ist gut. Aber so haben wir es von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gehört. Okay? Überliefert von Imam Ahmad. Und den Hadith von Mu'adh ibn Jabal, radiallahu anhu, Ra'sul Amri al-Islam. Kopf der Sache, ist was? Al-Islam. Wa amuduhu as-Salah. Und seine Säule ist was? Das Gebet. Dhulwat wa sanamihi al-Jihad. Okay, und der höchste Punkt davon ist was? Al-Jihad fi sabilillah. Okay. So ist der Dschihad der höchste Punkt, das höchste im Islam. Jedoch ist es nicht von seinen Stützen und seinen Säulen, okay, auf dem der Islam aufgebaut wurde. Verstanden? Der Dschihad ist eine Stufe, die ist das höchste im Islam. Schön und gut, aber es ist nicht die Säule des Islams, auf dem der Islam aufgebaut wurde. Aus zwei Aspekten, oder zwei Ansichten, zwei Gründe. Erstens, okay, dass der Dschihad Fardu Kifaya bei der Allgemeinheit der Gelehrten und nicht bei Fardu Ainin und kein Fardu Ain ist, am Gegensatz von diesen erkennen. Natürlich, in der Rajab rede ich hier von einer Zeit, darf man nicht vergessen, wo der Dschihad Fardu Kifaya war, weil die Muslime nicht angegriffen wurden. Okay? Und im Gegenteil. Yani, und das ist auch richtig, die Aussage. Das heißt, im Grundsatz ist der Dschihad was? Fardu Kifaya, Pflicht auf Genügenheit. Ja? Jedoch in bestimmten Situationen, kann man in Fachbüchern nachlesen, wird der Dschihad zu Fardu ein. Und ich brauche gar nicht mit den Leuten darüber zu streiten. Sagen, wenn sie auch auf diese Aussage beharren, der Dschihad ist Fardu Kifaya, Pflicht auf Genügenheit, dann frage ich und sage ich, okay, ist die Genügenheit erreicht? Inshallah. Okay? Im Gegensatz von diesen Säulen. Das heißt, diese Säulen sind Fardu Ain in jeder Zeit, in jedem Ort. Okay? Und zweitens, dass der Dschihad, wird nicht fortgehen bis für immer, sondern wenn Isa a.s. runterkommt, und nichts dann existiert außer die Religion des Islams, dann wird das Krieg sein Ende haben. Okay, und dann wird man vom Dschihad ablassen, im Gegensatz von diesen Säulen, denn sie sind verpflichtet über die Gläubigen, bis Allahs Befehl kommt und sie darauf sind, Wallahu a'lam. Okay, verstanden? Das heißt, er sagt, dass der Dschihad weitergeht, bis wann? Bis Isa a.s. runterkommt und der Dajjal, die Schlacht mit dem Dajjal und so weiter und so fort. Dann wird nichts auf der Erde herrschen, außer was? Außer der Islam. Und da wird der Krieg sein Ende haben. Allahu a'lam. Nicht so gut, dass der Dschihad Hatta ya'ti amrullah. Hatta ya'ti amrullah, das heißt, und in der Überlieferung von Sahih Muslim, dass das bis Isa ibn Maryam kommt. Und schaut die Erklärung von An-Nawi, von diesem Hadith, er sagt, dass bis Yawm al-Qiyamah, das heißt, bis nahe zu Yawm al-Qiyamah und nicht bis dem Tag von Yawm al-Qiyamah. Okay? Okay? Okay. Oh ja, inshallah, das ist der Hadith, der ist fertig jetzt. Und inshallah mit dem vierten Hadith. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk wa jazakumullahu khair.